haben Freude und Leid geteilt. Wir sind zum Kampfe und Siege geschritten. Wir sind mit dem Tod durch die Schlacht geeilt. Wir haben für die Fahne gestritten. Der Werwolf zog durchs Land. Mit der Waffe in der Hand stand er bereit. Der Werwolf zog durchs Land. Mit der Waffe in der Hand stand er bereit. Stand er bereit. Wir haben in Regen und Schlamm gesessen. Wir wurden von Staub und von Hitze verbrannt. Wir haben alle das gleiche Brot gegessen. Wir hielten der Gefahren stand. Der Werwolf zog durchs Land. Mit der Waffe in der Hand stand er bereit. Der Werwolf zog durchs Land. Mit der Waffe in der Hand stand er bereit. Stand er bereit. Wir mussten Kameraden zu Grabe tragen. Wir waren bereit zu Opfer und Tat. Wir folgten der Pflicht ohne zu klagen. Wir waren in allem Frontsoldat. Der Werwolf zog durchs Land. Mit der Waffe in der Hand stand er bereit. Der Werwolf zog durchs Land. Mit der Waffe in der Hand stand er bereit.